Das Bergwerk zu Falun nach Hugo von Hofmannsthal. Vielleicht die Herren treten hier herein, wenn es gefällig sein wird. Ich werde gleich die Mädel holen. Geht, die hole ich. Was ist mit dem? Gehört er nicht zu euch, Matrosen? Das ist der Neriker, lasst ihn in Ruhe. Elis Fröbom heißt er. Wo der her ist, da scheint die Sonne nicht. Da füllt ein blasses Licht dem Mond vergleichbar höhlichte Täler dran, das Elchwild äst. Da sitzt der Nöck am Wassersturz und singt. Schau sein Gesicht nur an. Ist nicht so schleierig wie die Eulen ihres? Sein Vater war Grazio, war Steuermann und hat ein Gesicht und wanderte in Moor- und Bergesklüften, in der sein Leib bei uns an Bord umherging. Nun kommt er heim und findet die Mutter tot. Das hat ihm ganz den schweren Mund verschlagen. Lass ihn, er braucht uns nicht. Gehen ins Haus. Ach, 19 Wochen und kein vernünftiger Hafen. Wo bist du wieder, Elis? Ich? Ja, Portugiese, ich bin hinüber. Was? Ah ja, herum ums letzte Kap. Und schwimm mit nackten Masten und ohne Steuer in der großen Drift dort drunten, von woher kein Schoner wiederkommt und keine Brick. Er redet wie ein Pfarrer. Sauf und schweig. Komm doch herein und iss jetzt einen Bissen. Wir warten auf dich. Sagt einer guten Bissen, so sag ich, den besten essen doch die Würmer. Freilich. Sagt einer, schau das Mädel, schöne Brüste. Sag ich, ein Stein wär besser. Diese Steine unter meinen Füßen, die sind doch auch herum ums große Kap. Die haben ausgespielt. Die spüren nichts. Klaus und Elis, kommt, wir wollen gehen. Wo soll ich denn hin? Meint ihr, wir verhocken den Abend hier? Ich möchte ein bisschen noch was anderes haben als fahles Bier und die paar Mädel da. Ich weiß euch ein Lokal, ein Keller ist. Ey, wenn du da hinabkommst, weißt du nicht, ob du nicht gar im Meer bist. Nichts als Licht und Spiegel vorn und hinten, das dich schwindelt. Komm, Elis, blas nicht Trübsal. Steh auf und komm. Du willst nicht mit? Du bist ja gar kein Seemann. Hätte ich ein Schiff, mich tät es grausen. Grausen, dich mitzunehmen, dich. Das kann wohl sein, dass ich kein Seemann mehr bin, kurzer Peter. Ein Maulwurf bist du, weiter nichts. Ja, Peter, das kann schon sein. Mir ist, du hast ganz recht. Das ist nicht dumm, was du da sagst. Mir wäre sehr wohl, könnte ich mich in die dunkle Erde einwühlen. Ging es nur, mir sollte es schmecken, als kröche ich in den Mutterleib zurück. Mir löst sich's jetzt, dass diese hier mein Leib nur ein Geköch ist aus lebendigen Erden. Verwandt in Sternen auch. Wäre das nicht so, wäre nicht gewaltsam nur die Nabelschnur zerrissen zwischen mir und den Geschöpfen, den anderen, dumpfen, erdgebundenen, wie dränge mir ans Herz des Hirschenschrei? Wie möchte dann der linde Duft mein Blut bewegen? Wie verschlänge mich die Nacht in schwere Träume? Wie gelüstete mein Leib, die Gleichgeschaffenen zu berühren? Was ist mit ihm? Er meint nicht uns. Du tiefe Erd, was streben wir von dir? Wir sinnen, entblößt Wahnwitzige, aufs Meer. Dem Lügen sind im Aug allein gehorchend, der uns vorspiegelt, was für ewig uns verborgen sollte sein, die bunte Welt, die wir doch nie besitzen. Seht, die Unke, das tagblinde, verborgene Geschöpf, ist strahlend gegen unsere Finsternis und winkt mir mit bediademtem Haupt, denn ihr ist noch Gemeinschaft mit der Erde. Nimm dich in Acht, es hört dir einer zu. Kam er her? Kennt ihr ihn? Ich sah ihn nie. Er war auf einmal da, als wäre er aus dem Boden gewachsen. So war sein Vater, wenn's ihn überfiel. Lasst ihn allein. Nachher wird er wie immer. Kommt, wir gehen. Haus, tu dich auf. Gib deine Schwelle her. Ein Sohn pocht an. Auf, tu dich, tiefe Kammer, wo Hand in Hand und Haar versträhnt in Haar der Vater mit der Mutter schläft. Ich komme. Entblößt euch, ihr geheimnisvollen Adern, ausbluten lautlos sich die meinen schon. Mein Haar sträubt sich vor Lust, bei euch zu sein, ihr Wurzeln, die ihr an dem Finstern saugt, euch funkelnd nährt aus jungfräulicher Erde. Mein Herz will glühen in einem Saal mit euch, blutrote Funkelsteine, hocherlauchte schlaflose Lampen, täuscht mich nicht, ich seh euch glühen wie durch fahles Horn, versinkt mir nicht, ich halte euch mit der Seele. Wer bist du, der mir zuhört? Was habe ich geredet? Wer bist du? Die Worte brachen aus mir hervor. Das hast du mir getan. Und wie? Das frage ich mich. So warst du nicht. Du warst's. Du sprachst dein Zauberwort. Sprach ich? Du durftest dessen auch. Entquoll den Lippen von selber nicht das rechte Wort. Entglomm dem Aug von selber nicht der starke Strahl. Mir war, als sähe ich in den Grund. Mein Blut macht mir was vor. Du blöder Tor, gib acht! Zuerst so leise, nun so überlaut. Willst du betrügen? Meine Stimme klang, bin ich entwöhnt. Wo kamst du her? Von dort, wo du hin willst. Ich weiß nicht, was ich sprach. Doch sind's der Seele tief geheimste Wünsche, die sich dem unbewussten Mund entringen. Wer seid denn ihr? Ein Bergmann. Hast du keine noch gesehen? Der Muttervater war ein Bergmann auch. Sein Kleid war ähnlich, doch auch wieder anders. Was wollt ihr von mir? Nur den Weg dir zeigen. Ich kam, weil du mich brauchst. Ich brauch dich nicht. Du brauchst mich, wie ich dich. Ich bin ein Seemann. Zurück aus Indien und nehm nächstens Handgeld nach Grönland. Guten Abend. Elis Fröbom. Wir haben miteinander nichts zu schaffen als etwa da. Da hast du Geld. Was hältst du meine Augen mit deinem Blick? Ei, geht und lasst mich gehen. Ich halt euch nicht. So ist's ein Auftrag, den du hast für mich? Nenn's immer so. Mir ist es aufgetragen, dass ich den Weg dir zeig. Und dir... Und mir? Dass du ihn gehst. Ich wollte jetzt fortgehen. Doch kamst du wieder. Wusstest du's voraus? Womit bezwingst du mich? Mit deinem Willen. Der war zu gehen. Der ist mit mir zu gehen nach Falun und ein Bergmann dort zu sein. Zu werden? Keiner wird, was er nicht ist. Was hält mich hier? Was soll ich mir gewinnen? Und was der Preis, womit ich's zahlen soll? Hier stehe ich Elis Fröbom, ein Matros und eine Weise. Wenn dies hier die Falltür der Hölle ist und der des Teufels Bote, und meine Seele das, worauf es ausgeht. So gib mir du, an den mein Flehen sich klammert, ein Zeichen, dran ich mich ermannen kann. Wenn ich mich zwingen sollte und es lügen, die Zunge bäumt sich gegen meinen Willen. Sie bekennt, in mir geht etwas vor. Was immer nun dies sei, ich kann nicht anders. Die Knie werden schwer. Denn es verlangt sie, hinabzusteigen. Wolken droben, Bäume, sie werden fahl. Dein Aug will Schöneres sehen. Mich fasst aus Klüften ein gewaltiger Hauch. Dir widert Landluft, Seeluft widert dir. Der Boden wankt. Steh, Seemann, schwindelt dich. Ich sinke ja, es nimmt mich ja, ich muss. Ich habe geträumt. Jetzt liege ich wach. Ich lieg in meiner Koje. Nein, ich stehe. Ich bin ganz angezogen. Ich fiel. Doch schmerzt mich nichts. Ich fiel endlos durch rötlich-schwarze Schlünde. Ich bin allein in einem finstern Raum. Nein, nicht allein. Da. Wer bist du, die da leuchtend aus der Finsternis gekommen? Wie eine schlanke Blume bebend und mit glühendem Reif im Haar. Ich träum und träum nur, dass ich wach. Nein, Elis Fröbom. Nun träumst du nicht. Es spricht zu mir. Er meint, er liegt im Traum. Bring ihm zu trinken, Agmat. Einen Knaben schickst du mir? Mit einem Becher, dessen Leuchten mich verstört. Du liebliches Gesicht, wo kommst du her? Lass mich deine Haare anrühren. Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, der bei dir lag so oft dort bei den Palmen, dort am stillen Fluss. Weißt du's nicht mehr, wie ich dich lehrte, dich zu spiegeln hier in meinen beiden Augen und wie ich mir dein Zeichen in den Arm einschnitt? Sieh mich doch an, weißt du nichts mehr? Wie? Trinken soll ich? Weil die dort es will. Es glüht und schäumt und schüttert durch mein Inneres hin. Bieg mir dein Antlitz her. Verfärbst du dich? Wie anders scheinst du nun? Du bist es, du Ertrunkener. Liebe, nicht wahr, wir waren Freunde. Dass du starbst, wir zogen dich heraus, da lagest du, dein Leib war hell und kühl wie Elfenbein. Ich kaufte ein geweihtes Licht und saß die ganze Nacht bei dir. Es drückte mich, dass ich nicht weinen konnte, und ich sah dich an. Kommst du jetzt, mir das zu danken? Bleib doch hier. Was schwankst du fort? Lass mich nicht hier allein. Und du? Du stehst noch immer dort? Bebst du vor Ungeduld? Sinnst du auf meinen Tod? Du. Ich acht auf dich. Mir graut's vor dir. Warum? Du kennst mich nicht. Den Händen, die du hast, entblüht ein Glanz. Mir ist, als trät mein Blut aus mir ins Freie, wenn ich hinsehe. Tritt her. Und rühre sie an. Ich kann nicht. Wir sind nicht aus einer Welt. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier stehe. Ich. Warum denn ich? Droben sind Tausende. Warum denn ich? Mich schaudert bis ins Mark. Du. Ich hab dich so lang nach dir gesehnt. Wohl 100 Jahre. Was zuckst du? Grauzlich so? Sieh, ich kann doch für dich nicht fremder sein, nicht unbegreiflicher als du für mich. Und dennoch lieb ich dich und will dich haben. Sieh, euch da droben flutet ohne Halt die Zeit vorüber. Doch mir ist's gegeben, in ihrem lautlosen, kristallnen Strom hinabzutauchen, ihrem Lauf entgegen und ihren heiligen Quellen zuzugleiten. Heft nicht so dumpf den starren Blick auf mich. Begreifst du nicht, das uralt heilige Gestern, ich ruf es auf, umgibt's mich und wird heut, und Dunkelndes und Funkelndes vergeht und längst Versunkenes blüht und glüht herein. Ahnst du denn nicht, wie mächtig Geister sind? Und bist doch einer. Wirst du immer bleicher? Vielleicht ist dies Musik vor deinem Ohr. Sprich zu ihm, Torban. Hilf du mir, ihn fassen. Dich wird er hören, weil du auch ein Mensch. Mich ekelt seine Dumpfheit, Königin. Ist dies das letzte Mal, dass ich dich sehe? Ich weiß nicht. Wohl, ich weiß. Und er steht da, wo ich einst stand. Sprich nicht davon. Sag ihm, wie über aller Menschen Lose dein Los anschwoll, wie du verlernen durftest, zu messen dich mit ihrer Zeiten Maß, wie dir zu Dienst das wogende Gewässer vor deinen Füßen starrte, dich zu tragen, wie dich die Kraft, die in dir wuchs und wuchs, hin über Klüfte riss, wie ihre Sterne herniederstürzten, deinen Pfad zu leuchten. Sag ihm... Nun, wie geschah dies, Torbjörn? Wie? Vom Anfang soll ich reden. Nun das Ende so nah, entkräftend fasst's mich an wie fahle Träume. Es ist so lange her, die nun im Sarge liegen. Damals stand noch der Baum im jungen Saft, der später gab das Holz zu ihren Wiegen. Verlernen durft ich's, mich mit ihrem Maß zu messen. Die ganze Welt, die sie mit dumpfem Sinn aufbauen, brach mir in Stücke. Von ewiger Luft umwittert, ward ich schnell dem dumpf umgebend Menschlichen entfremdet. Mir galt nicht nah, nicht fern, ich sah nur Leben, mein Herz schwoll auf und redete bei Tag und Nacht mit den Abgründen und den Höhen, und meinem seligen Aug entblößte sich die Schwelle deines Reichs. Nicht davon, Torben. Hier steht er ja und weiß nicht, wie ihm ist. Nun geh. Muss ich? Hast du noch nicht gelernt zu fühlen, was du musst? So schwank ich denn im Kreis dem Anfang wieder zu. Und so begegne ich dem, der nach mir kommt. Er wird dich rufen, Elis Fröbom. Ihn treibt ein ungeheurer Geist umher. Er kam zu dir und durfte bei dir wohnen. Die Jahre hatten ihm nichts an. Er hing an deinem Aug, an deinem Leib. Erbarm dich meiner. Er trat heran. Er durfte dich berühren. Er. Doch ich, wie ich? Du bist wie er. Die Stimme, die du hast, greift mir ins Innere. Ich will mit dir sein können. Bist du's nicht? Dies Grauen. Wirf's von dir. Wie konnte ich kommen? Fragst du aufs Neu, weil du ein Geist wie ich? Dein Mund sprach mächtige Worte aus. Doch wann? Die Finsternis trat hinter dich, so wie sie's tut vor mir. Du sehntest dich herab. So darf ich hingehen und dein Antlitz sehen? Tritt her. Sieh mich an. Ah. Sinn ich auf deinen Tod? Wirst du es ertragen können, mit mir zu sein? Wirst du die ganze Welt bei mir vergessen können? Sprich langsamer. Dein Antlitz funkelt so vor meinen Sinnen. Elis. Wie? Merk auf. Du darfst nicht bleiben. Wie? Du musst hinauf und wiederum hinab. Komm bald. Komm bald, du. Ich muss sterben, wenn du mich verhöhnst. Hör mich. Es muss so sein. Wie? Hör mich, Liebe. Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht vollgesogen, noch nach denen da droben. Wie? Dir ist es nicht bewusst. Doch hab ich's wohl gesehen. Der Knabe Argmat, ein schwankendes, wesenlos Gebilde ist. Ein Spiegel. Jedem zeigt's, was heimlich ihm am Herzen ruht. Du stießest sie von dir, die Drogen, aber etwas lebt von ihnen, noch etwas lebt in dir. Du musst hinauf. Ja. Und ein Bergmann sein, in Einsamkeit, tief eingewühlt in Dunkel, immer näher. Ja. Geh dem Alten nach, dem Torben, er weiß den Weg, ob wieder will ich auch. Er zeigt ihn dir. Ja. Auf, mein Zauberer. Wie? Du wirst mir gleicher. Ich sehe dich nicht. Erbarmen! Gib mir Antwort! Sag noch ein einzig Wort zu mir! Bin ich die Schenke dort geträumt, habe ich? Nein, dorthin, nun zeig den Weg. Wo bist du? Na, kommt er wieder? Nun, mir war nicht bang. Der Alte, wo? Der da war der, der Bettler. Ein Bettler, er, der Könige machen kann. Weib, wo ist er? Ja, was weiß ich? Vernichtung, ich muss nach Falun. Wo es hinuntergeht, ins Innere des Berges? Recht, und das sogleich, ehe diese Nacht zu Ende geht. Wie wollt ihr das? Ich reite ein Pferd zu Tod und kaufe ein neues, wo das erste fiel. Nicht in 3 Tagen und dazu 3 Nächten trägt euch ein Saumtier durch die Pässe hin. Zu Wasser aber. Also dann zu Wasser. Hier wohnen Fischer, schaukelt doch ein Boot. Des Menschen ist es wohl, der drinnen schläft. Ich weck ihn denn. Au, Fischer, nach Falun! Nach Falun, wilder Herr? Das ist gute Fracht für mich. Das Schiff wäre fertig, wenn der Herr gleich fahren will. Ich will. Der Wind, wie steht der Wind? Es ist der rechte Wind auf Falun zu. Der Herr wird wohl zufrieden sein. Geh, Mutter, bring mir die Mütze noch. Gleich, Herr, sogleich. Will nur noch die Segel richten. Du, viel nicht ein Stern? Ja, Herr, gerade über Falun hin. Die Sterne stürzen meinem Pfad zu leuchten. Und wenn dies Boot zerscheitert unter mir, die grüne Woge starrt und wird mich tragen. Mein Inneres schaudert auf. Und fort gebiert's in mir ihr funkelnd Antlitz wieder. Ach, Falun, und was mir widerfuhr, nun sterb ich nicht, denn dieser Weltgesetz ist nicht auf mir. Thank you. uns leibeigen sein. Den Willen macht dem einen gleich, so wird mein Herz so freudenreich. Brigitte, was hast du? Ein fremder Mann am Fenster. Schau! Du Ding, gib Ruhe, ein Fremder wird sein, der sich vergangen hat. Nicht weggehen! Verzeiht! Tretet ein! Verzeiht, nicht in die Stube wollte ich treten, auch nicht ins Haus. Es führt ein Weg wohl durch... Wie? An den Berg. Ein Pfad? Ja, durch den Garten, wohl hinterm Haus. Kein Pfad führt hinterm Haus. So trat er hier hinein? Wer trat herein? Wen sucht ihr? Den, der eben vor mir kam. Hier kam kein Erdenmensch vorbei. Der Turban, Anna. Was sagt das Kind? Das Kind ist schreckhaft. Ja, verzeiht, ich gehe. Doch hab ich ihn gesehen. Er sah sich um und zögerte am Kreuzweg, schritt dann links und deutete. Der Weg führt durch den Garten. Ins Haus, nicht weiter. An den Berg. Der Berg ist hier. Er springt uns hier ins Haus. Ah ja, ich gehe. Schönen guten Abend. Nein, sitzt nieder. Ihr seid ermüdet. Ich bringe euch zu trinken. Ich fühle euch dürstet. Setzt euch. Hier ans Fenster. Ihr seht die Straße und der, den ihr sucht, wird wiederkommen, nicht? Nach euch zu sehen. Ich bitte euch, ruht euch aus. Der Vater kommt auch bald, er ist im Berg. Er dient im Berg, nicht wahr? Der Schacht, in dem er anführt, ist sein eigen. Wollt ihr nicht sitzen? Ich hole euch schnell was. Ich weiß ein Sprüchel. Quäl den Herrn doch nicht. So sagst nur du. Seeleut sind lustige Leut. Bausleut sind geizige Leut. Stadtleut sind schlichte Leut. Bergleut sind rechte Leut. Seeleute sind nicht so lustig, wie sie meint. Ihr seid auch einer? Wo ich geboren bin, da sind auch Berge. Dann zogen wir hinab. Da ist's wohl anders. Mit 13 kam ich auf ein Schiff. So jung. Nun ist's mir wie im Traum, dass ich einmal im Herbst des Hirschenschrei gehört, im Sommer des Kuckucksruf und Lindenduft geatmet. Wir haben auch 3 Linden, da. Drüben Laubbäume viel. Ja, dort, den Bach entlang. Mit Vögeln in den Kronen. Sterne blinken durchs Laub. Zuweilen sind so schöne Nächte. Doch lebt man immer hier, man achtet's kaum. Mit 14, 15, da lief ich herum, bis es dunkel war und tief hinein in den Wald. Bis alles um mich dunkelte und durch das Laub die feuchten Sterne drangen. Und wie sie winkten, da und dort um mich im stillen Bach aufblinkten und am Rand der dunklen Berge ruhten still wie Lämmer, da fing ich an zu zählen. Aus dem Bette stieg ich im Dunkeln und ich zählte sie. Und die ich mir gezählt, die waren dann mir untertan und mussten mir einmal Wünsche erfüllen. Gar wenn einer fiel, ja gestern, wie wir baden, weißt du, geht's im Dämmer, da fiel einer nah von uns, so nah, dass ich mich unters Wasser duckte. Denn er erhellte wie ein Wetterleuchten die Uferstauden rings. Ich red vor euch schon alles, was ihr nur euch denken müsst. Die Puppe war auch mit im Bad. Ja, ja. Ein Wetterleuchten und ihr ducktet euch? Nein, doch, ein Stern, der fiel. Ihr macht mich rot. Ich sah euch auf den Mund und gab nicht Acht. Ein Stern, habt ihr gesagt? Ein Stern, der fiel? Im Abend, der man fiel, hier fiel mein Stern. Es sind nicht Träume, oder dieses All träumt mit. Hier ist das Ende meines Weges. Von hier muss ich hinab. Seid ihr unruhig, dass euer Freund nicht kommt? Ihr seid verstört. Wüsste ich nur ein gescheites Wort zu sagen. Wollt ihr nicht essen? Sagt, kommt ihr weit her? Wenn, Anna, du einmal wirst meiner denken,

Es brecht mich um mein Zutrauen zu den Menschen. Sieht so die Lüge aus, so wie ich? Ich möchte euch gern, so gerne alles glauben. Wie nur? Anna, hör mich. Der mich geführt hat, wird nicht wiederkommen. An Zeichen habe ich erst erkennen müssen, dass ich am Ziel bin. Dass ich herhab müssen in euer Haus. An Zeichen? Sinn nicht nach, sinn nicht drauf. Du sinnst nicht aus. Das muss wohl so sein. Und doch ist mir... Nein, nein, ich möchte fragen. Nein, ich frage euch nichts. Mich schaudet's an und ich begreife es nicht. Und für euch ist es Wirklichkeit. Es ist. Sie haben oft gesagt, ich bin so kindisch, ich fass nur, was ich mit den Händen greif. Könnte ich denn das erfassen, was ihr meint? Ihr dürft nie lügen, ihr. Mit Worten nie und anders nie. Ich bitt euch. Denn wenn das geschehe, verlöre ich allen Halt. Mir ist schon jetzt, als wäre ich's nicht. Es gleitet alles so. Mir scheint, da trat der Vater schon ins Haus. Und wir stehen da. Sagt mir, was soll ich sagen? Weiß ich doch euren Namen nicht einmal. So sag ihm, dass ich Elis Fröbom heiß und fahren will in seinen Schacht, weil mir's zu fahren nicht mehr taugt auf weitem Meer. Ich will ihm sagen, du heißt Elis Fröbom und willst einstehen als Knapp in seinen Dienst. Ja? Wie kalt jetzt deine Hand ist. Kalt wie Stein. Acht nicht darauf. Mir kann ein Kindermärchen das Blut erstarren machen. Elis Fröbom. Nicht wahr, so heißt du. Mir ist wie im Traum. Komm zum Vater. Riechst du den guten Duft vom frisch geschlagenen Holz? Spürst du, wie es kühl vom Wald herüberkommt? Dort dämmert schon. Hier atmet's noch im Licht. Du, ich, die Georginen, unser Bach und alles glänzt so sehr. Ich spür schon etwas Welkes in der Luft. Es muss jetzt bald ein Jahr sein, dass der Christian, dein Bruder, fort ist von uns. Und weißt du noch, Großmutter, den gleichen Tag. Ist das nicht wunderbar? Den gleichen Tag war's, dass der Elis kam. Ich kann's kaum denken. Heut vor einem Jahr, da kannten wir den Namen noch nicht. Wie alles zugeht. Alles ist so schön. Nun wird es Nacht. Nun kommen sie bald heim. Großmutter, was sinnst du so und schaust so her auf mich? Sag mir, woran du denkst. Ich höre dich reden und denk mir, wie du aussiehst, dass die Stimme so anders klingt. Wie denn? So anders, anders als früher. Sonst war es so ein kleines Ding, das lief herum und sprach. Und nun, Großmutter, ich bin nicht anders worden. Geh, Großmutter. Ganz dunkel ist es schon. Ich kann nicht sehen. Großmutter. Hörst du nichts? Du hörst doch gut. Sie kommen. Wer? Sie kommen aus dem Berg, es ist Feierabend. Anna! Ja, Vater? Ich baue dem Bach ein neues Wehr und links hin setze ich Birnbäume an. Und wenn ich alt bin wie die Mutter, esse ich ihre Frucht und denke an das merkwürdige Jahr des Glücks. Des Glücks, das uns der Elis hat ins Haus gebracht. Herrgott, wäre jetzt der Christian noch daheim. Wie schön stünd mir mein Haus da. altes Dagehaus. Nun siehst du nicht mehr mit stillem Vorwurf auf mich her. Nun glänzt dein alter First. Und aus dem Fenster dämmernd drängt sich's wie liebe Seelen still hervor. Komm doch zu uns. Sitz nieder. Ich muss was schreiben, dann komme ich zu euch. Jetzt kommen unsere Bergleute schon, Großmutter. Der Elis ist noch nicht dabei. Da, ich sehe ihn. Jetzt decken ihn die Bäume zu, Großmutter. Wenn ich nur wüsste, wie du ihn dir vorstellst. Wie du dir vorstellst, dass er aussieht. Jetzt sehe ich ihn schon deutlich. Wie die Menschen sich an ihn hängen. Immer alle drängen ihm nach, wo er nur geht und steht. Gleich wird er hier sein. Ich verstecke mich. Dann werde ich hören können, was er spricht. Herr Dageux. Elis. Ich habe einen neuen Knappen auf sein Gesicht gedungen. Scheltet ihr? Es war nicht anders, Elis, dass ich dich selber nahm. Kann ich es schelten? Es kommen ihrer viel jetzt hergestrichen. Man muss sich wahren. Der war jung und scheu. Ich weiß nicht, was mich trieb. Er gab kaum Antwort. Es ist, wie meine Mutter immer sagt. Acht auf den Fremden, der die Schwelle tritt. Es ist ein Baum, darauf von Hölle und Himmel dir Früchte wachsen können. Sagt sie das? Großmutter, ist dir kühl? Wir gehen hinein. Ich sah es nicht, dass eure Tochter hier war. Mir gibt es einen Stich, wenn ich daran denke, dass die Zeit kommt, wo ich's auch lernen muss. Die Stimme zu entbehren. Wie, Herr Dage? Es kommt doch wohl der Tag, dass ich sie muss vermählen, wo im Land. Siehst du, ich kenne mein Kind und kenne sie nicht. Auch ist es mir so widrig und verhasst, wenn man nichts unberedet lassen kann. Als hätte nicht gar das Beste auf der Welt gar keinen Namen, weil's zu körperlos. Wir wollen nun zum Essen gehen, nicht, Elis? Es war mein ewig sorgend, sinnend Herz, das anhub vor dir von dem Kind zu reden. Und wie gesagt, ich kenn sie nicht. Und mich? Wisst ihr denn, wer ich bin? Ich denke, ich weiß es, Elis. Der Unstete bin ich, der Heimatlose, der eines Abends eintrat hier zu euch, an Zeichen her sich tastend. Was für Zeichen! Der lang sein Brot an eurem Tische brach und keinem wagt ins Gesicht zu schauen, im Innern grauenvolle Zwiesprach führend. Der Finstere, dem der Hof und winselnd auswich. Nun aber folgt er dir und weint um dich, wenn du nicht da bist. Sind das deine Zeichen? Was aber trieb mich her? Welch ein Geschäft! Wär's zu verhehlen, riefst du es nicht auf. Es kommt der Tag, da du es gern erzählst. Der Tag kommt nicht. Zumindest lang noch nicht. Du findest etwas hier, was dich vergessen lehrt. Wie? Oder nicht? Herr Dageux, habt Erbarmen. Wir wollen's haben mit den warmen Speisen. Die brennen wohl schon an. Komm, Elis, komm. Hinein? Zu ihnen in die stille Stube? Mir geht die Brust, als ob sie springen sollte. Und mich hinsetzen, reden, dies und das? Ist doch ein Abend wie die anderen alle. Oh, nun nicht mehr. Es wuchs in mir. Es wuchs und drunten bei der schweigend dunklen Arbeit, da fiel's mich an. Da ward mir heiß. Da warf ich den Mantel ab, von innern Feuern glühend. Seht ihr, ich hab ihn nicht. Ich kann jetzt nicht hinein. Lasst mich den Weg dort laufen, Worte ohne Sinn hinstammeln, die Augen prahlen, wie ein Trunkener tut, aufwerfen zu den Sternen. Ich will gleich wieder da sein. Ich find einen Grund, ich sag, ich lief mir meinen Mantel holen. Wahrhaftig, ja, das tue ich. Er liegt dort, wo wir das Werkzeug bergen. Sicherlich, dort liegt er, und ich find ihn schnell. Und schneller springe ich zurück, denn ich bin federleicht. Kommt ihr noch nicht herein? Der Elis ist noch einen Sprung im Berg. Im Berg? Allein? Jetzt bei der Nacht im Berg? Zum Eingang nur vom Stollen. Seinen Mantel will er sich holen und ist gleich zurück. Gehen wir hinein? Nein, Vater. Hier ist's gut. Spürst du schon etwas Welkes in der Luft? Die Großmutter sagt, dass sie es spürt. Ich nicht. Da! Was denn? Nein, das war ein Schatten überm Weg und nicht der Elis. Wie der Weg herleuchtet zwischen den Bäumen. Vater, komm ein Stück. Wir gehen ihm entgegen. Hey, er kommt schon. Wo? Siehst du ihn? Er weiß doch, was die Zeit ist. Wir sprachen eben etwas, da sprang er fort und rief, gleich bin ich wieder da. Nun siehst du, und ist nicht da. Man sieht ja fast bis hin. Und er kommt nicht. Das war noch keinen Abend. Vielleicht liegt ihm was anderes heute im Sinn als andere Abende. Weißt du was, Vater? Sag. Bist du so neugierig? Vater, sag mir, sprachst du das nur so hin? Er kommt nicht, kommt nicht. Im Stollen ruht's doch jetzt, was tut er dort? Wir gehen ihm entgegen, Vater, und zeigen ihm, dass er besorgt uns macht. Er tut's dann einen anderen Abend nimmer. Doch bin ich nicht besorgt. So bin denn ich's. Und zeigst es ihm so? Wozu denn ihm's verbergen? Bist du so weit mit ihm? Wie meinst du, Vater? Verstehst du nicht, wie ich das meine, Anna? Wenn ich um ihn mich ängstige, verbergen sollte ich's, tun, als wär mir nichts. Und dreht sich mir doch alles, wenn ich den Weg dort sehe und sehe ihn nicht. So seid ihr, Anna, ich bin ja nicht bös, sag's nur. So seid ihr beiden einverstanden? Vater, du meinst, ich rede was mit ihm von solchen Dingen? Meinst, ich rede mit ihm, wie ich zu ihm stehe? Aber Vater, nein, nein, nein. Wie ich mich das getraute, Vater. Allein ich sehe ihn doch. Und früh und spät denke ich an ihn. Vater, alles, alles erzähle ich dir, so viel du willst. Nur jetzt, ich kann nicht denken. Ich sehe immer nur die Bäume, zwischen denen er nicht kommt. Und tu mir's so lieb, wir gehen beide. Beide entgegen. Und bevor wir völlig dort sind, begegnet er uns schon. Nicht wahr? Komm, Vater. Siehst du, er kommt ja nicht. Hab Mitleid, Vater. Mit deiner Angst. Die kenne ich nicht an dir. Er ist ein Mann. Kennt jeden Schritt und Tritt. Wär er im Berg? Was sollte ihm denn geschehen? Das Fürchterliche, Vater. Das, was ich nicht weiß und immer spür. Komm, Vater, komm! Du Kind. Den ersten Abend, wie er kam. Er war verstört, ihn schüttelte ein Fieber. Nein, nein, du weißt es nicht. Wir standen da, im Dämmer, und da fasste er mich an und sprach, wenn sie an einem Abend kämen und brächten dir die Botschaft hier herein, er kommt nie mehr zurück. Nie. Nimmer, nie. Da griff ein Etwas in mich und tat mir heimlich einen Schmerz an. Und davon habe ich etwas Dumpfes, Wehes nie aufgehört zu spüren. Aber heut greift es in mich hinein wie eine Hand. Siehst du, ich trag ihn ganz in mir und kann nichts, nichts vergessen, wollte ich noch so gerne. Vater, wenn sie... Und klopften an die Tür und wir wüssten, er kommt nicht zurück. Vater, wir müssen schnell gehen. Alle Leute, die wir begegnen, müssen mit. Die schlafen, die müssen aufstehen. Alle müssen leuchten und rufen, alle, damit wir ihn finden. Vater, ich sehe ihn noch nicht. Vater, Vater! Vater! Mantel, Mantel, Mantel! Herrgott! Du dort im Mantel! Wer bist du? Wer bist du, der so lautlos auf mich zukommt? Nun bleibst du stehen. Nun schütte ich dir mein Licht in dein Gesicht. Du, Anna, Anna, Herr meiner Seele, wie kommst du hierher? Du, Anna, Liebste, Kind, was kommst du her? Stehst da, von scheuer Schönheit blass und funkelnd, in meinen finstern Mantel eingewickelt, stumm wie ein Bettlerkind, du süße Liebe. Nein, du hast recht, gib mir nicht Antwort, nicht wie immer du's erklärst. So weißt du, Liebste, alles ohne Worte und drängst dein alles, weil's zu viel für Worte, zusammen in dies lieblich, süß, wortlose Dasein, in dies Unbegreifliche. Weißt's immerfort und tatest keinen Blick und keinen Wink, der zeigte, dass du's wusstest. Weich nicht zurück. Nur wie der Mantel dich umschlägt, so schaudert langgebändigtes aus mir wie dunkles Feuer um deine Glieder. Weich nicht zurück. Bieg mir dein Antlitz her. Nicht meine Lippen, meinen Augen nur. Nun, Anna, sprich ein Wort. Du schwankst mir so. Sprich nur ein Wort. Das Ohr ist solch ein treuer Sinn und birgt so liebe Botschaft. Willst du nicht sprechen, Anna? Du erbleichst mir. Soll ich dich halten? Nicht, dass ich den Arm um dich will legen, aber sag doch, Anna. Dies soll ich nehmen? Dies? Den Schlüssel da? Wie gern! Sind deine Hände auch so kalt wie der? Es schaudert mich. So sprich doch, Anna. Blendwerk und Grausen! Niemand! Der Mantel leer! Das war der Gnade Armat, das wesenlose, gräuliche Gebild, auf den goss ich die süßen ersten Worte, die lieblichen, die niemals wiederkehren. Mir graust's vor mir. Schlag Finsternis ein! Bist du schon da? So kommt ihr alle und strickt mich wieder. Wer rief euch? Wer? Ich war euch los. Von Leib und Seele hatte ich euch weggeschüttelt. Blieb ich nicht allein? Was streicht Lebendiges so an mir hin? Drückt mir die Hand. Ei du, was treibst du, Schlüssel? Was drängst du mir für Unruhe in den Arm? Ich will dich von mir werfen und ich tu's nicht. Ich kann's nicht. Er schlägt Wurzel ja in mir und ist ein Teil von meinem Selbst und drängt und glüht. Ganz durch mich wühlt sich's hin. Es hat mich wieder. Sie rufen droben meine Erdenträume. Mich aber reißt's den Zauberer, den Funkelnden an eine Tür. Da, da. Und da der Schlüssel. Elis! Ich schlag den Schlüssel ein. Die Tür springt auf. Blendender Glanz. Elis! Wer? Einmal noch was hören. Und dann war. Zurück die Fackeln! Schlafende Wetterwind! Kind, er atmet. Aber wie schwer. Er schlägt die Augen auf. Nicht dieses Brennwerk. Geh weg, du grässlich spiegelndes Gebild. Lasst jeder Welt, was ihr gehört. Nehmt mich. Er schließt die Augen. Er will mich nicht sehen. Doch hält er meine Hand mit seinen Fingern. Wie fest. Bist du's denn wirklich? Diesmal wirklich? Er redet irre. Hinauf. Nur schnell, nur schnell. Fass ihn nicht heftig! Sage, das war kein Abend. Wie die anderen alle. Großmutter, wie er nun sanft atmet. Großmutter, später, wenn ich seine Frau bin. Großmutter, weißt du, dass es morgen sein soll? Dass so etwas so wird, kannst du's denn fassen? Auf einmal war es da, war ausgesprochen. Er liegt und hält mir fest die Hand in seiner. Und mitten in seinen Augen auf und wieder zuschlagen, da spricht der Vater als wie im Scherz und halb ihn zu erfreuen ein Wort, und er, halb aufgestemmt im Bette, drängt seinen Blick in mich und dann zum Vater, und morgen, sagt er, lasst es morgen sein. So ängstlich innig erst, dann noch einmal befehlend, heftig und doch flehend, morgen. Dann sank er hin. Und nahm auch mein Blut mit, dass ich kaum hörte, was der Vater, du sprachst dann noch. Das gab den Ausschlag. Großmutter, wenn ich seine Frau bin, weißt du, und er mein Mann? Großmutter, wohin gehst du? Ich gehe hinein und lass den großen Schrank auftun, der lang nicht offen war, den hohen. Da hängt der Anzug, den der Großvater zu deines Vaters Hochzeit trug. Er trug ihn nur dieses eine Mal. Die Knöpfe dran sind schwere Silbertaler. Den soll der Elis antun. Und du legst mein Kleid an. Das her ist noch von meiner Mutter selig. Das Fremdartige, das ich mir als Kind nicht genug sehen konnte, wenn's im Schrank hing. Passt das für mich? Für den Tag passt es wohl. Und dass der Elis von Statur fast gleich ist wie dein Großvater, das habe ich wohl bemerkt im Stehen und Sitzen, wenn er mit mir sprach. So kommt in einem Reigen alles wieder. Ihr müsst ihm alles tun, dass er nicht merkt, wie nichts an mir ist, wie er da nichts hat. Nun sind wir ganz allein. Wäre ich was anderes, was mehr, was Schöneres, dass er sich nach mir verlangt. Wenn ich's denken will, verwirrt's mich. Er hat mich ja schon ganz. Was kann ich ihm noch geben? Mir ist, als hätte ich niemals was gespürt, was ich nicht schon versteckt auf ihn bezog. sprang ich aus meinem Bett, die Sterne zu zählen. So war's um ihn. Und zog's mich in den Wald. Ich weiß, es war um ihn. Du sitzt bei mir. So ist es wahr. Sag, Anne. Sag mir, dass es wirklich ist. Nicht fragen. Doch vorher... Was denn vorher? Denk nicht daran. Du gingst um deinen Mantel, da fasste dich der böse, schwere Dunst und schlug dich nieder. Elis, ich weiß jetzt, was ihr vorher gesprochen habt, ihr beide. Wir beide? Nun, du und der Vater, Elis. Doch drunten dann die liebliche ersten Worte vergeudet. Statt an dich. Kannst du's verzeihen? Mir graust's, wenn ich es denk. Sag, welche Worte? Es kam aus einem Dunkel auf mich zu und hatte dein Gesicht. So war's ein Nichts. So weißt du denn, wie alles kam? Geh, freilich. Ich sah dich fort und fort und hatte dich erliebt. Vom ersten Abend an. Nicht so, ich mein's nicht so. Ist nichts in dir, das ahnt, wie alles dies zusammenhängt? Ich mein, ob du begreifst, wie ich herkam, was mich herführte hier zu euch, zu dir. Was geht's mich an, wie du mir kamst? Du musst mich hören. Das, was mich hier trieb, das dünkt mich, war im Dunkeln irgendwie drauf abgesehen, dich zu verderben. Elis. Nein, lass mich reden. Es muss einen Tag. Ich selber, ich bin so beschaffen, Anna, dass ich nicht mehr daheim sein kann auf Erden. Du bist krank. Versteh mich doch. Es ist nicht bloß in mir. Gemeinschaft hat's mit anderen, das draußen. Ist eine Welt wie eure, stärker und größer. Sterne sind dir untertan, die Zeiten, zu der gehöre ich. Sieh, ich meinte auch, ich wähnte ja, man könnte ihr entrinnen. Allein sie legt den Körper und den Geist an ihre Ketten. Könnte ich's vergessen, mir vom inneren Aug wegblenden, sieh, dann wär ich selber nicht, gar nichts mehr. Dies all war meine Macht, was dich verfing an mich, war dieser Zauber. Er sitzt in allen Fibern meines Wesens. Und liebst du mich so? Liebst du mich um Dinge, die mehr als Tod hinhauchen über dich? Ich wollte es ja vergessen. Wollte atmen an dir. Bei dir nur diese süße Luft. Es ließ mich auch. Es ließ mich. Aber gestern sprang's aus dem Dunkel vor und nahm mich wieder und drückte mir den Schlüssel in die Hand. Hab Mitleid mit dir selbst. Welchen Schlüssel? Den, der das erste äußere Tor aufschließt. Und drinnen steht's im Dunkel, bebt und schimmert und wartet. Anna, bieg dein Ohr zu mir. Ich will dir alles sagen. Doch von innen schnürt's mir die Kehle zu. Von außen kommt's, unsichtbar, reckt sich zwischen uns und saugt das Wort mir von den Lippen. Elis, hier, fühl meine Lippen. Sieh zum ersten Mal, es kann nichts zwischen uns. Ich halte dich. Glaub mir, dies alles ist nichts, du bist krank. Gibt's nicht geheimnisvolle Krankheiten? Ich aber rühr dich an und hab nicht Furcht. Auch deine Krankheit graut mich nicht, weil sie von dir ein Teil. Glaub mir, fast bin ich froh, nun hab ich doch, was ich dir tun darf. Und hab das Erste, was ich tragen muss, um deinetwillen. Nun ist's Angst nur halb. Halb etwas Liebes. singst du so ähnlich wie jetzt und starrst so vor dich, Elis. Lieber, so darf ich bitten, mich sieh an. Nur mich. Bleib sitzen. Bleib bei mir. Was jagt dich auf? Er kommt auf uns zu. Elis, bleib bei mir. Torbern, bist du da? Bist du wieder da? Was grinsest du auf mich? Was wälzest du auf die und alles deinem Blick? Wieder seh ich's. Den Anfang wieder. Nun das Ende da. Hier war's wohl etwa. Hier. Und solch ein Haus. Und solch ein Weib. Die Züge sind entschwunden. Allein es schwankt ein Bild heran und gleicht in etwas diesem. Ob sie jung verstarb, ob alt, was die Alten nennen. Beides sinkt gleich weit zurück. Ein Dunst dringt alles auf. Ich bin zu alt, mich hier noch zu erinnern. Du fürchterlicher Knecht, was führtest du mich her? Hierher? Konnte ich nicht diese Frist in der Einöde hausen? Konnte ich nicht mich aus der Wildnis dort hinunterwühlen? Was musst ich her und dies Geschöpf verderben? Elis, deck mich zu. Ich kann nicht hinschauen. Ja, ja, ich brachte dich hierher. Mich freut's, wie stets dein Schicksal nur das meine äfft. Trieb's mich nicht auch aus solchen Armen weg? Tritt nach, tritt nach. Zeit ist's. Ich fahre hin wie Rauch. Was spürt er noch mehr? Und streut den Tod auf alles. Hab doch Mitleid. Heiß ihn gehen. Habt ihr auch Kinder? Ist mir nicht, mir gingen auch Kinder um die Knie. Nun stehen sie auf die letzten Tage. Oder waren's Jahre? Ich wittere einen Duft, der sich zurückbringt. Die Zeit, die vor dem großen Weggehen war. Da bricht ein ungeheurer Morgen an. Da stehst du auf, sie schlafen rings um dich, das Weib und deine Kinder, und dein Blick streift über sie und achtet ihrer kaum. Die Katze streift dein Blick, und sie, gleichmütig, ungerührt, von innen funkelnd, denn vor ihm, dem erlösten Adlerblick, entblößt sich die geheime Schwelle wieder. Spürst du den Morgen herwehen, Elis Fröbom? Ich aber spür den Morgen, der mich nimmt. Wo gehst du hin? Heißt du mich immer reden, und schon dies Denken saugt an meinem Mark. Zu sterben geh ich. Einen Wassersturz finde ich wohl wieder. Bäume liegen dort, die brach ein Sturm der Nacht, die riesigen. Dort leg ich mich, dort ziemt es mir zu liegen. Dort fängt ein Mondstrahl sich im starren Aug und lässt es funkeln als einen Rubin. Nachtvögel kreisen durch den offenen Mund. Es ziemt sich nicht, dass unser einer sterbe, wo Menschen um ihn sind. Denn da wir lebten, teilhaftig eines Bessern, stießen wir das Menschliche mit Füßen, redeten mit Höhen und Tiefen, und genossen Glück von einem Leib, vor dem die Zeiten knien und dem die Sterne ihren Dienst erweisen. Elis, ich will nicht hören, was er redet. Ich will dich nicht mehr sehen. Es zehrt an mir, dass du anhebst zu leben, da ich ende. Grausam, grausam. Und du, ganz wie er, du, seinesgleichen, vorbei. Ganz aus. Aus alles. Zu Ende. Tod. Vorbei. Nicht träumen. Wirklich. Wie dies Herz. Das Schmerz. Du. Du. Dich ganz zu haben. Dass ich's wähnte. Dass ich's nicht besser spürte, wer du sein musst. Als du eintratest, ganz von ihr erfüllt, die Augen da, die Lippen, alles drängte dorthin. Ich rührte dich, weil ich noch da stand am Rand der Welt, von der dein Weg sich löste. Da fasstest du mich an, da warst du mich getan. Komm mit mir. Weg von hier. Wir gehen hinunter in die Seestätte, wo ich früher war. Wir machen uns nicht los. Du warst doch drunten. Da zog es dich herauf. Warum nur hierher? Ich war so jung, so ohne Arg. So hast du dich an mir gefreut, solange es gegeben war? Wir sind's noch. Alles ist. Er sah dich ja schon einmal. Ich habe es wohl gehört. Nun kommt mein Tag. Du kommst herum um mich auf deinem Weg. Was für ein Wort du redest, Anna. Anna, gib Acht. Sprich nicht. Wie wirst du mir auf einmal? Du schaust mir so verwandelt. Du verbleichst so. Sag doch, dass du's bist. Ich bin ja nichts, als was du machst aus mir. Nein, Elis, nein. Das weiß ich wohl, dass ich mit meiner Lieb und meinem Leib und allem, was ich bin, dich niemals halten kann. Dich nie, für den dies Leben hier nicht alles ist wie mir. Die Augen hier, der Leib, den alles schüttelt. Was kann's dir sein, der maßlos wünschen darf? Nichts bleibt mir. Nichts als Scham und Qual und Not. Stehst du noch immer da und siehst mich an, dass du's nicht bist, dass du noch anders bist? Und wer du seist und wie du mich zerstört, solang du hier willst bleiben, bin ich dein. Mein Herz zerreißt, doch niemand soll es wissen. Da kommen die. Willst du mich küssen, Elis? Sie sollen es nicht sehen, dass ich starb. Elis, die Mutter will ein Wort dir sagen. Mein Kind, ich tät dir gern was sagen. Anna, weil heute auch ein besonderer Tag ist. Heute geht dir recht die Mutter ab. Nicht wahr? Gibst du nicht Antwort? Ist dir überreden? Ist mir doch selber weinen nah. So viel geht durcheinander in so einer Stunde. Ich kann nicht reden, Vater, und nicht weinen. Als ich die Mutter freite, War es mir nicht so feierlich, als nun das wiederkommt. Nicht wahr? Ob's auch der Weg zur Freude ist. Es macht doch einen dumpfen Schmerz. Nicht wahr? Doch stirbt man dran, nicht wahr? So ging ich nicht hier neben dir. Wie meinst du denn das, Anna? Lass, Vater, lass. Wir gehen nun ins Haus. So freut's euch, dass ihr meinem Mann sein Kleid anlegen werdet für den Ehrentag. Einhergehen unter allen Anverwandten, als wäre der Angesehene, der Gute, ein Auferstandener in ihrer Mitte. Ich will euch Antwort geben, Frau. Merkt auf. Ihr habt ein altes Herz, das hat viel Leid erfahren und gelernt, viel zu begreifen. Und da ihr blind seid, müsst ihr sehen ins Innere. Merkt auf. Die Hochzeit, die ihr ausrichtet für euer Kind und mich, den Elis Fröbom, die wird ein Märlein, das nach 100 Jahren die Mägde sich erzählen, wenn es dunkelt. Die Braut tritt hin, der Bräutigam ist nicht da. Sie trägt den Kranz und klopft an seine Kammer. Er ist nicht da, er gibt ihr keine Antwort. Da reißt sie sich den Kranz aus ihrem Haar. Ihr Auge verdreht sich und sieht durch den Grund. Da sieht sie, wie ihr Bräutigam Hochzeit hält. Da sieht sie stehen, eine andere Braut. Der ihrer Hand entblüht ein solcher Glanz, der von ihr blass und rot wird wechselweiß. Wie die den Mund auftut, da schwillt sein Blut. Und 1000 Sterne tanzen um ihn her. Wie die den Schleier aufhebt, schwinden ihm die Sinne. Fremd wird ihm sein eigener Leib und strahlend wie der neugeborene Tag. Das sieht die droben und dann fällt sie hin. Schweigt, alte Frau. Eh wart ihr blind und redend. Nun macht ich euch sehend. Nun seid stumm. Zwingt euer Herz. Zeit kommt. Dann tut den Mund auf. Wer eines Jünger, nun vermöcht es nicht zu schweigen. Ich vermag's und stehe und warte. Und wie die Toten heute in mir sich rühren. Mein erster Sohn hebt seinen Kinderkopf auf aus dem stillen Bach, drin er trank. Den zog ein Wasser mit gelassener Unschuld in seinen frühen Tod. Er war verträumt, da winkt ihn sein eigener Traum hinab. Und über die da drinnen kommt es nun. Sie ging so unbefangen hin, es trieb sie von Busch zu Busch dem Vogelsinger nach. Es war kein Wünschen süßer, was als Sehnsucht des unberührten Herzens dumpfes Trachten, sich früh und rein und maßlos hinzugeben. Da sog sie sich aus wolkenloser Luft, sehnsüchtig, schuldlos Zauberkreise atmend, ein blaues Feuer nieder, sich schnell verzehrt. Hört jeden das, worauf sein Trachten geht. Mir graut's nicht mehr. Dazu bin ich zu alt. Durchsichtig wird mir alles wie ein Glas. Anna. Ich trag's nicht. Elis spricht zu mir. Ich geh nun. Ich muss nun gehen. Zeit ist da. Starr nicht so voller Grauen auf mich, denn ich bin fröhlich. Hast du die Nacht geachtet, wie da alles so voller Geheimnisse war? Der Wind kam her,

Das Singen ist für nichts. Es zieht ihn nicht zurück. Der Vater hat die Augen voller Tränen. Mir ist nicht leid um ihn. Ich fühle nichts mehr. Nun werden sie den Mund auftun und alle werden fragen. Vater, führ mich fort. Der Bräutigam, der hätte nicht werben sollen. Allein er tat's. Er trat herein im Dämmer. Da fasste er mich an, da war's um mich getan. Er nahm mich bei der Hand, er küsste meinen Mund und war's nicht, den ich zu umfassen meinte. Ein Fremder war's. Die Scham trieb mir das Blut empor. Da wurde mir das Herz ganz kalt, die Hände kalt wie Stein. Nun klopf ich an. An diese Wand aus Stein, hier klopf ich an. Die Tür ist auch von Stein. Und er steht drinnen im Finstern. Und er funkelt wie ein Licht. Rührt er mich an, so werd ich wieder wahr. Das Bergwerk zu Falun. Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Hugo von Hofmannsthal. Funkbearbeitung Herbert Timm. Die Rollen und ihre Darsteller. Elis Fröbom, Bernhard Minetti. Anna, Hildegard Roselius. Torbern, Herbert Sebald. Dalsjö, Ernst Karchow. Großmutter, Dora Maria Herwelli. In weiteren Rollen Ingeborg Kläuber, Eva Krutina, Elisabeth Kuhlmann, Peter Horn, Oswald Döpke, Friedel Bauschulte und andere. Musik Kurt Stiebitz, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1949.